Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: Verschwende deine Jugend. Deutsche Underground-Musik der frühen 80er Jahre. Düsseldorf war einer der Epizentren der deutschen Underground-Musik der frühen 80er Jahre. Lokale wie der Ratzinger Hof waren maßgeblich an der Bildung einer Szene beteiligt. Gruppen wie die Toten Hosen, Krupps, Siff, Marlow und natürlich die gerade gehörten Fehlfarben haben das Bild der Landeshauptstadt geprägt. Vom Sampler Verschwende deine Jugend hören wir Fehlfarben mit Apokalypse. Bevor Max Gold zu dem bekannten Autoren Max Gold wurde, hat er in Berlin mit Gerd Pasemann unter dem Namen Foyer des Arts firmiert. Die beiden waren ein schräges Pop-Duo, das mit seltsamer Instrumentierung noch seltsamere Texte verfasste. Auch Foyer des Arts bekam einen Plattenvertrag bei einem großen Label und konnten so ihre schräge Popmusik veröffentlichen. Zwar sind die besseren Alben der beiden später in den 80ern auf kleineren Labels erschienen, doch wenn man sich heute vorstellt, dass 1982 ihr Song Wissenswertes über Erlangen ein kleiner Hit war, dann zeigt das, in welcher Aufbruchsstimmung die deutsche Musikszene damals war. Sagen Sie mal, junger Mann, ich hätte mal eine Frage. Da rechts, da steht doch so eine Kirche. Wie heißt die denn? Es ist ein netter junger Mann, was der sich alles merken kann. Es gibt ja so viel Wissenswertes über Erlangen. Wissenswertes, Wissenswertes über Erlangen. Merken Sie sich eines, Erlangen liegt nicht im Sauerland. Hier rechts das neue Schwimmzentrum zu zum Schwimmen, Trimmen, Sonnenbad. Diese Seite Erlangens ist weithin unbekannt. Links ist eine Kirche, sie wurde erbaut in der Vergangenheit von einem Baumeister aus dem Sauerland. Insbesondere sonntags wird sie von gläubigen Erlangen gern besucht. Das religiöse Leben Erlangens ist breit gefächert und sehr interessant. Der großen Namen der frühen deutschen Underground-Musik waren deutsch-amerikanische Freundschaft, kurz DAF. Die Idee, hauptsächlich mit einem Synthesizer, Schlagzeug und einer treibenden Stimme Musik zu machen, wurde hier konsequent in die Tat umgesetzt. Mittlerweile gibt es DAF wieder und das Konzept ist heute noch klasse, auch wenn die Protagonisten gealtert sind. Hören wir DAF mit Ich und die Wirklichkeit. Wirklichkeit kommt, ich fühle so seltsam, ich fühle mich so seltsam, ich fühle mich so seltsam, ich fühle mich so seltsam, ich und ich im übrigen Leben. Ich fühle mich so seltsam, ich fühle mich so seltsam, ich fühle mich so seltsam, ich fühle mich so seltsam, ich fühle mich so seltsam, ich fühle mich so seltsam, ich und ich im wirklichen Leben. In den letzten Jahren fiel auf, wie viele neue deutsche Bands sich am Sound der frühen 80er orientiert haben. Bands wie Mia, Paul's Recorder und unzählige mehr dürften die frühen Werke von Ideal Neon Babies natürlich dafür ihren Sound umgesetzt haben. Wenn man überlegt, wie lange schon Rock'n'Roll gespielt wird, ist das eigentlich nichts Verwerfliches. Schließlich war deutsche Musik in den frühen 80ern besonders innovativ und spannend. Ich habe vor kurzem mehr oder weniger aus Zufall auf einem Kölner Festival das Duo Schwefelgelb gesehen. Ich musste schmunzeln, von der Musik bis über das Styling bis hin zum zackigen Tanzschritt des Sängers. Das war unglaublich 80er. Ich nehme an, dass Schwefelgelb so um die 20 sind. Deswegen hier mal einen Schritt in die Jetztzeit mit dem Sound von gestern. Hier sind Schwefelgelb mit dem Stück »Dann ist es gut«. Dann ist das gut.

Passend zum Titel dieser Sendung, Verschwende deine Jugend, aber ich wollte hier einen anderen Song spielen. Hier sind Siff mit Zurück zum Beton. Ich glaube, ich träume, ich sehe nur Bäume, Wälder überall, ich mag auf einem Mal, ich bin ein Tier hier, ein scheiß Tier hier, da bleibt mir nur eins. Zurück zum Beton, zurück zum Beton, zurück zur U-Bahn, zurück zum Beton. Zurück zum Beton, zurück zum Beton, zurück zur U-Bahn, zurück zum Beton. Hier ist der Mensch noch Mensch, da gibt's doch nur Glück. Zurück zum Beton, zurück zum Beton. Ekel, Ekel, Natur, Natur, ich will Beton pur. Blauer Himmel, blaue See, auch lebe die Beton. Keine Böge, Büsche, Pflanzen, ich will in Beton. Siff mit Zurück zum Beton. Wer hätte gedacht, dass dieser Song mal Motto einer ganzen Ausstellung in der Kunsthalle wird. Zurück zu den einstürzenden Neubauten, einer der wenigen Bands, die die frühen 80er überlebt haben. Die heutigen Neubauten sind kaum noch mit der ursprünglichen Truppe zu vergleichen. Leisere Töne werden heute angeschlagen und die Band spielt extrem mit Dynamik. Eher ein Fremdwort für die frühen Stücke der Band, die versucht hat, die radikalste von allen zu sein. Keine Songstrukturen, die wildesten Live-Performances, und hier passte der Begriff geniale Dilettanten auf den Punkt. Hören wir einstürzenden Neubauten mit Krieg in den Städten. Spring! Gebirge und Steine. Der Höhepunkt aus dem Buch Verschwende deine Jugend ist die Entstehungsgeschichte vom einzigen Liaisons Dangereuse Album. Beate Bartel erzählt, dass sie gerade mal 2 Tage hatten, das Album in Conny Planks Studio aufzunehmen und fertigzustellen. Als das Album dann draußen war, rief der damalige Virgin-Gründer und Boss Richard Branson persönlich an und wollte die Band zu Weltstars machen. Das wollte Liaisons Dangereuse aber nicht, auch so ein typisches 80er-Ding. Hier sind sie mit ihrem großen Hit Los Niños del Parque. Fumarán cigarrillos, jugarán con bombas. Der Song Computerstaat reflektiert laut Sänger Frank Z. die neuen Mittel der Rasterfahndung, die in den frühen 80ern verfeinert wurden. Und nachdem er in eine Kontrolle gerät, wo man ihn mit Maschinenpistolen mehr oder weniger bedroht oder auf ihn zielt, ward einer der größten Hits von seiner Band abwärts geboren. Computerstaat. Computerstaat von abwärts. Xau Sefcek ist eigentlich Österreicher, kam aber rechtzeitig, also Ende der 70er, nach Düsseldorf und erlebte als Musikjournalist, Musiker und Drehbuchautor hautnah die Düsseldorfer Punk-Szene mit. Und ganz in Punk-Manier persiflierte er auch die ganze Szene. Er gab Sampler heraus mit Größen der damaligen Szene, aber bald stellte sich heraus, dass Sefcek selbst hinter all den Pseudonymen stand. So ist auch sein Beitrag Happy New Wave zu verstehen, der sich auf der Verschwende deine Jugend-Compilation findet. Sound over the world. Neu von K-Tel. Happy New Wave. Die 20 Top New Wave Super Hits mit Hansa Plus. Es ist wieder mal. Mittagspause. Happy New Wave, das Riesending von K-Tel. Irre gut mit Sausefschick und der Post. Jeder ist dran, interessiert, dass Deutschland wieder ein Reich wird. Happy New Wave, der Knüller von K-Tel mit der Plan. liebt Gabi sehr. Sie wollen heiraten am besten gleich. Crocs, Pirulator, Mania D, abwärts, deutsch-amerikanische Freundschaft. New Wave, ein Sound, der erobert die Welt. Happy New Wave mit Mail. Zeit, du arbeitest in feuchter Gasse. Die Feuchtigkeit drängt aus dem Boden der Straße. Holger Hiller, Minus Delta T, Rod Scott, Kaltwetterfront, 39 Clocks, Padelon und die Publicity Band. Mit BZK und KFC. Happy New Wave, 20 Original Top New Wave Superhits, natürlich von K-Tel. Die Scheibe, die jeder haben muss, von K-Tel. Einige Bands aus den frühen 80er gibt es ja noch. Einige haben sich wieder vereinigt, wie zum Beispiel die Limburger Radierer. Im letzten Jahr erschien ihr Album Der andalusische Bär und das klingt, als wäre die Zeit stehen geblieben. Da war es wieder erfrischende Texte, ein modernisierter Sound, aber im Herzen der klassische Sound der Radierer. Hören wir den Song Sterben wie Donald Duck. Was wären die 80er ohne das schräge Düsseldorfer Label Atatak gewesen? Der Plan Holger Hiller, Andreas Dora und viele andere definierten hier Popmusik neu. Nicht so bekannt war Nico Reichelt aus der Atatak-Mannschaft, aber sein Song 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brachte den frühen Sound des Labels gut auf den Punkt. Zackige Elektronik-Songs mit witzigen Texten. Thank you. sexy bin. Wo ist sie jetzt angeblieben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist sie jetzt angeblieben? Die Düsseldorfer Punkrock-Band KFC war vor allem durch ihre Live-Konzerte berühmt-berüchtigt. Später machte Kopf der Band Tommy Stumpf durch seine Solo-Projekte von sich reden, die vieles, was dann später unter IBM firmierte, vorweggenommen hat. Hören wir KFC aus den frühen 80ern mit dem Stück »Wie lange noch?« Mal Deutschland, eine Band aus Hamburg, waren so etwas wie die deutsche Antwort auf die britische Band Susie and the Banshees. Ähnlich im Stil, ähnlich im Gesang war das Projekt einer der ersten deutschen Gothic-Bands, die im Umfeld der frühen 80er die Szene bevölkerte. Sängerin Anja Huwe lebt heute als Künstlerin, doch die Musik der Neo-Gothic-Band bleibt irgendwie unvergessen. Hören wir X-mal Deutschland mit dem Stück Polarlicht. das war es auch schon fast in diesem Soundcheck, in dem es um deutsche Underground-Musik der frühen 80er Jahre ging. Natürlich ist die Bandbreite der Bands, die zu diesem Zeitraum alle aktiv waren, viel größer und diese zwei Stunden konnten nur einen kleinen Ausschnitt präsentieren. Hören wir bis zum Schluss noch ein paar Takte von Kowalski mit Stahlmaschinen. Thomas Elbern war am Mikrofon und sagt jetzt schon mal Tschüss.